Hierauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihm denselben auf den Kopf, auch legten sie ihm ein Purpurkleid an und traten vor ihn hin und sagten, sei gegrüßt, König der Juden, und versetzten ihm Schläge. Wieder ging Pilatus hinaus und sagt zu ihnen, wartet, ich bringe ihn euch heraus, damit ihr einsehet, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Da kam Jesus heraus mit dem Dornenkranze und dem Purpurkleid, und er sagt zu ihnen, hier ist der Mensch. Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie, ans Kreuz, ans Kreuz. Sagt Pilatus zu ihnen, nehmet ihr ihn und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Antworteten die Juden, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz ist er des Todes schuldig, weil er sich zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder in das Prätorium und sagt zu Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Sagt Pilatus zu ihm, du redest nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszulassen und Macht habe, dich zu kreuzigen? Antwortete ihm Jesus, du hättest keine Macht über mich, wäre es dir nicht verliehen von oben her. Darum hat der größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat. Von da an suchte Pilatus, ihn loszulassen. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen loslässest, bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich zum König macht, der lehnt sich wieder den Kaiser auf. Da nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Stuhl auf dem Platze, Steinpflaster genannt, hebräisch Gabbata. Es war aber Rüsttag auf das Passa, um die sechste Stunde. Und er sagt zu den Juden, hier ist euer König. Da schrien sie, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Sagt Pilatus zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Darauf lieferte er ihn ihnen aus zur Kreuzigung. Da nahmen sie Jesus hin, und sich selbst das Kreuz tragend ging er hinaus an den Platz, Schädelstätte genannt, auf Hebräisch Golgotha. Wo selbst sie ihn kreuzigten, und mit ihm zwei andere hüben und drüben, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb auch eine Inschrift und heftete sie an das Kreuz, darauf stand, Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Inschrift nun lasen viele von den Juden, weil der Platz nahe bei der Stadt war, wo Jesus gekreuzigt wurde, und es war geschrieben auf Hebräisch, Römisch, Griechisch. Da sagten die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht, der König der Juden, sondern, dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Antwortete Pilatus, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun, als sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu den Rock, der Rock aber war ungenäht, von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander, wir wollen ihn nicht zerreißen, sondern darüber losen, wem er gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. So taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuze Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, die Maria des Klopas und die Maria von Magdala. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger, den er lieb hatte, dabei stehen, sagt er zu der Mutter, Weib, hier ist dein Sohn. Darauf sagt er zu dem Jünger, hier ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, damit die Schrift erfüllt würde, sagt er, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig, da steckten sie einen Schwamm voll Essig auf ein Isopor und brachten ihm denselben an den Mund. Da er nun den Essig genommen, sagte Jesus, es ist vollbracht, und neigte sein Haupt und gab den Geist auf. Die Juden nun, da es Rüsttag war, damit die Leichname nicht am Sabbat am Kreuze blieben, denn der Tag dieses Sabbats war groß, baten den Pilatus, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie weggenommen würden. So kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, so auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber an Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß ihm mit der Lanze in die Seite, da floss alsbald Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahrhaftig, und derselbe weiß, dass er sagt, was wahr ist, auf das auch ihr glaubet. Denn es geschah dieses, damit die Schrift erfüllt würde, es soll ihm kein Bein zerschlagen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden sehen, wen sie gestochen haben. Nach diesem bat den Pilatus Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesus war, aber heimlich, aus Furcht vor den Juden, dass er den Leib Jesus wegnehmen dürfe, und Pilatus gestattete es. Da kam er und brachte den Leichnam weg. Es kam aber auch Nikodemus, der früher bei der Nacht zu ihm gekommen war, und brachte Myrrhe und Aloe untereinander gemischt, wohl 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn samt den Gewürzen und Linnenzeug, wie es bei den Juden Sitte ist, zu begraben. Es war aber ein Garten an dem Orte, wo er gekreuzigt ward, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt war. Da hinein nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, da das Grab in der Nähe war.